nicht den Museum Bug. Ihr hört Yoko Ono, wie sie, ja, wie sie Kunst macht anscheinend, aber ich finde es mega anstrengend. Aber ja, wenn ihr das nicht weiterhören wollt, dann hört einfach jetzt weiter, weil jetzt kommt der Museum Bug, der lauschige Museums-Podcast. Und ihr braucht keine Angst zu haben, denn es ist nicht mit Yoko Ono, sondern mit Jörg und Matthias und mir mit Martha. Hallo. Und wir waren heute in einem Museum und haben dort ganz prominente Künstler getroffen, unter anderem Yoko Ono. Und, ach ja, was zu trinken gibt's auch. Prost. Ah, cheers. Oh. Cheers. Und wir machen das ja immer so. Wir gehen in Ausstellung und dann danach essen wir erstmal was. Und dann setzen wir uns hier zusammen und plauschen und plauschen über die Ausstellung, ne? Und was uns das so gebracht hat, kann man sagen. Also. Oder auch nicht. Und jetzt sind wir wieder schön hier im Kommenbrink, haben super lecker gegessen. Ja. Und ja, was jetzt? Ja, was jetzt eigentlich, ne? Wollen wir mal über die Ausstellung sprechen? Mhm. Oder wo waren wir eigentlich? Ach ja, wir waren am Hamburger Bahnhof. Und das ist in der Nähe vom, es ist nicht in Hamburg, es ist in Berlin, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das ist halt eigentlich ist es voll eigentlich. Die Ungegend. Der Hamburger Bahnhof ist in Berlin am Bahnhof, aber nicht in Hamburg. Das ist total absurd eigentlich. Genau, und das Absurdeste kommt eigentlich noch, man steht dann davor, also kommt in so eine Einfahrt und dann steht man davor und da steht Museum, Bau, Verkehr und Baumuseum steht dran. Steht es wirklich noch dran? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, witzig, oder? Ja. Ja. Und, in diesem Hof, wo man da so vorfährt, da, steht schon also Kunst, wir sind ne? mit unseren Fahrrädern vorgefahren, da steht schon Kunst, genau. Da ist ein Stück Mauer, also von der Berliner Mauer. Mhm. Und da in der Mauer drin ist ein Geldautomat. Ja, da hat Martha versucht, ihre Icom-Karte reinzustecken. Tickets ziehen. Hast du was rausbekommen eigentlich? In Paris Geld abzuheben. Nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Er wollte die Icom-Karte. Ja. Ja, und es steht davor, vor dem Restaurant, von dem Hamburger Bahnhof. Ich will immer Anhalter Bahnhof sagen, aber es ist der Hamburger Bahnhof. Anhalter Bahnhof ist auch toll, da kann ich demnächst was zu erzählen. Aber ich kann ja mal versuchen, für ein bisschen Klarheit zu sorgen. Ja, was den bitte Bahnhof mach das mal. Ja, ich bin, die Klarheit? Ja. Ich bin nicht so klar. Eine kleine Geschichte des Hamburger Bahnhofs. Oh, ja. Bitte. Ja. Oh, ja. Wir Achtung, lehnen uns alle zurück genau. Und lauschen Matthias' sonore Stimme. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Also Berlin hat lange Zeit beim Bau von Bahnhöfen auf das Prinzip Kopfbahnhof gesetzt. Sprich, da wo die Züge nicht durchfahren, sondern wo sie halt nur reinfahren und dann wieder rausfahren, auf der gleichen Seite sozusagen. Und da gab es ganz viele, unter anderem den Hamburger Bahnhof. Und der Hamburger Bahnhof war quasi die Endstation der Verbindung Berlin-Hamburg. Mhm. Daher der Name. Mhm. Ich glaube, eingeweiht 1846. Was denn was der alles weiß? Weißt du, was ich alles merken kann? Yes. Einmal, wenn man die Webseite der SMB liest, kann man das erfahren. Ah, so. Du hast dich vorbereitet? Ja, heute. Mittag, krass. Kurz. Okay. So, und der ist dann eben eingeweiht worden und war aber, glaube ich, nur knapp 40 Jahre in Betrieb. Und weil das hatte ich da, also der lag irgendwie ungünstig anscheinend. Komisch eigentlich, weil der neue Bahnhof hier direkt nebenan ist. Naja, und auf jeden Fall haben sie den dann dicht gemacht, dann war da alles Mögliche drin und dann aber auch ziemlich zügig eben das Verkehrs- und Baumuseum ist dann da eingezogen. Das heißt, man hat dann wirklich da auch so Technik im weitesten Sinne gezeigt. Das ist dann irgendwie, dann ist es, glaube ich, während des Krieges alles auch ein bisschen kaputt gegangen und sonst was. Dann war da noch irgendwie Kunst drin, zwischenzeitlich, glaube ich. Und ich glaube, aber seit den 1980ern ungefähr, irgendwann ging es da los mit Kunst und dann ist das irgendwann nochmal ausgebaut und überarbeitet und angebaut worden. Die berühmt-berüchtigen Rieghallen, heißt es so. Nebenan kamen dann noch hinzu. Und seitdem ist da eben die Nationalgalerie drin. Und zwar der, was ist das, Gegenwart? Jörg? So heißt das, glaube ich, ne? Der Gegenwartskunst oder so? Ja. Es ist moderne Kunst, kann man sagen. Nee, moderne eben nicht. Gegenwart. Ja, das stimmt. Ja, jetzt, ja, ich hatte das jetzt so die alltäglichen, also ja, ja. Genau. Also die Nationalgalerie ist ja auch nicht nur eine Galerie, sondern das ist ja ein Konglomerat an Galerien. Mhm. Da gehört dann die alte Nationalgalerie dazu, da gehört die neue Nationalgalerie dazu, dann glaube ich noch die Sammlung Berggrün und noch das Museum sowieso. Alles da halt auf der Ecke da vom, vom Bröhan-Museum, wo wir auch schon waren. Ah ja. Ja, das Bröhan-Museum. Stimmt, und da wollten wir auch nochmal hin. Also da in die Ecke. Und was ist was mit dem Aufnahmegerät weiß, falsch? Nein, das nicht, aber ich höre mich so laut. Egal. Ach, da schreit schon die ganze Zeit, macht die Joko. Und was man vielleicht auch noch zu der Lage sagen kann, ist, wir waren ja schon mal in der Gegend, nämlich eigentlich fast mehr oder weniger benachbart ist das Museum für Naturkunde. Ja. Das stimmt. Das war auch ein sehr schöner Besuch dort, fand ich. Mhm. Aber trotzdem mag ich diese Gegend nicht, weil das ist irgendwie so alles so viel Verkehr und ich weiß nicht, kommt man schlecht hin und ja, das ist ja, ich meine, nicht so verkehrt, aber es ist ja gegenüber vom Hauptbahnhof, da entsteht ja auch irgendwie so ein ganzes Stadtviertel da. Ja. Eigentlich ganz nett am Wasser, aber irgendwie nicht so, naja, aber auch so seelenlos. Ja, und stell dir vor, du gehst zu Fuß, da musst du trotzdem lange latschen und dann über diese riesen Straßen immer, also so richtig schön ist die Gegend nicht. Nee, nicht wirklich. Nee, aber ist ja egal. Futurium ist da ja auch noch in der Ecke. Genau, Futurium ist auch nicht weit weg. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja nicht auf der Straße da aufgehalten, sondern sind dann schön vor der Kälte geflüchtet in den Hamburger Bahnhof Rhein. Und da war es erstmal so, dass wir rein sind und gesehen hatten, oh fuck, ist die Dauerausstellung. Wir waren sogar überhaupt nicht vorbereitet. Wir kommen so rein. Es gibt ja gar keine Dauerausstellung. Und so. Ich habe mir gleich den Katalog, den Kinderkatalog mitgenommen, also diesen Begleitdings und so. Und dann gucken wir uns so um. Ja, wo geht's denn hier jetzt zur Dauerausstellung? Ja, die ist geschlossen. Die wird gerade umgebaut. Ja, die wird gerade umgebaut und genau, also deswegen sind wir da, haben uns eine Sonderausstellung, die da gerade läuft, besucht und die kilometerlangen Fluren fand die statt. Das erzählen wir gleich noch. Das ist noch, in diesen Riekhallen. Da kommt man durch so einen Durchgang hin, der auch schon künstlerisch gestaltet ist. Aber lass uns nochmal beim Eingang bleiben, weil man kommt da rein und steht in dieser altehrwürdigen industriekulturell wichtigen Bahnhofshalle. Ne? Ja. Das war ganz beeindruckend eigentlich. Ja, aber steht vor allem drin. Beeindruckend, weil, finde ich, wegen dieses Kunstwerks, was da war. Ja, Jörg hat Angst vom Elefant. Nee, das war echt ein bisschen beklemmend. Das war voll krass. Es war so eine riesige Halle, wie man das manchmal von Bahnhöfen kennt, so mit so Stahlträgerkonstruktion. Und dann in die Halle war leer und dann war da nur so ein großer, riesengroßer schwarzer Kasten, aber wirklich riesengroß, also 10 Meter hoch? Mhm. Oder ist das übertrieben? Nee. Ja, so in die Richtung. Und dann so nochmal so 15 Meter lang? Ja. Nee, vielleicht nicht so groß. Und, ja, auf jeden schon Fall. Schon auf jeden Fall riesig. Riesig. Ja, schwarzer, riesiger Kasten und an der Stirnseite so eine, wie so ein Grab vielleicht, wie so ein Grab? Wie so eine Gruft. Voll so komisch. So einem italienischen Friedhof. Ja, ja. Stimmt, und auf der Stirnseite war so eine riesige Leinwand. Also keine Leinwand, sondern so, wo man so. So ein Screen irgendwie. Ja, so ein Screen. Man kann es gar nicht genau ausmachen. Genau, und das Ganze wurde musikalisch untermalt. In der ganzen Halle lief dann sozusagen ein Sound. Wummern. So ein Wummern. Ja, ganz düster. Und man konnte auf der Projektionsfläche dann manchmal so einen Fuß erkennen, der irgendwo entlang lief, aber auch so ganz verfremdet in dunklen Farben und auch noch so andere Haut- und Körperpartien so. Und das war alles, also es machte auf mich wirklich so einen Eindruck zum Wegrennen. Mich hat das wirklich, ich fand das furchterregend so ein bisschen. Ich fand es auch nicht, also Kunst muss ja irgendwie nicht schön sein, ja, aber ich fand es irgendwie echt irgendwie. Ja, ich fand es sehr gut. Ja. Könnt ihr euch noch an den Künstler, die Künstlerin erinnern? Nee. M. Sarah irgendwas. Sarah Wiener. Nein. Er hat ein großes Würstchen ausgestellt. Nein, aber. Nein, das reichen wir nach. In den Shownotes. In den Shownotes, genau. Ja. Ich fand das ja cool. Der Titel war, an den kann ich mich erinnern, weil das war IBM SWR. Ja. Das sind nicht die Sponsoren, nein, sondern. Wie hieß das denn? Ich weiß es nicht. Das war ja nur die Abkürzung. Ja, ich weiß, aber. I build my skin with Stones war es, glaube ich, oder Rocks. Rocks, I built Rocks. Ja. Ja. Das war die also ganz grundsätzlich ging es in der Installation um das Thema Haut und ja. Was die auch für Bedeutung hat, auch mit Blick, glaube ich, auf das Thema Rassismus auch, aber auch wie ist das, wenn man sich so eine harte Haut wie so ein Elefant eben zulegen kann, weil die ja auch schützende. Ja, aber guck mal, ey, das hast du jetzt wieder im Text gelesen. Ja, es war ein sehr langer, sehr komplizierter. Ja. Ich hatte teilweise das Gefühl, bewusst verschnörkelter, ja, übertrieben künstlerischer Arzi-Fazi. Ja, aber ich glaube, der Arzi-Fazi ist genau das Richtige, der ging richtig aus. Ich glaube, der Text, den musste man auch haben, weil das war ja so ein Preis. Den hat sie wahrscheinlich tausendmal eingereicht und so, und dann musste man das vor irgendwelchen Juroren, musste man dann so einen Text Mir ist ja aufgefallen, als wir da hingegangen sind, ich meine, man hat diese riesig große Halle und man hat diese Blackbox, nenne ich es mal, diesen riesig großen Quader. Elefantenkubus. Ja, da drin und diese beängstigende Musik dazu, und ihr seid direkt zu diesem riesen Text gegangen. Es gibt nur zwei Dinge in dieser Halle. Es ist einmal der Text und dann einmal das Kunstwerk. Und eine Aufsicht. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall geht man dann aber zu der Sonderausstellung, oder? Ich mag über diese Halle sprechen. Ach so, ja. Die Halle. Halleluja. Genau. Weil es gibt ja natürlich irgendwie so modernste Kunst, Gegenwartskunst wird ja in allen möglichen Formen ausgestellt, aber ich glaube oft ganz gerne im White Cube. So, ne? Mhm. Also weiße Räume, nichts drin, Kunst an der Wand oder in der Mitte, was auch immer. Das hat man später auch ungefähr so in diesen Riekhallen, aber ich finde das irgendwie ganz cool, diese große Eingangshalle. Also allein das Gebäude ist, finde ich, spannend. Also alter Bahnhof, so, das fand ich irgendwie ganz cool. Und das bietet natürlich auch die Gelegenheit, überhaupt so Kunst in dieser Größe, Dimension überhaupt ausstellen zu können. Das wirkt, glaube ich, in anderen Räumen gar nicht. Ja. Und ich fühlte mich direkt an die Tate Modern in London erinnert, die ja auch in so einer alten in so einem Kraftwerk irgendwie sind. Ja. Wobei ich den Raum nicht so zugänglich, so lebendig fand wie in der Tate Modern. Das ist eher so. Es ist ja nochmal ein ganz anderer Raum, weil das eine ist ein Kraftwerk, das andere ein Bahnhof. Aber was du meinst, ist einfach so die Dimension dieses Hauptraums. Die, ne? Dimension, aber ja, klar, die ist, ja, genau. Aber ich fand halt, wie gesagt, die Zugänglichkeit, weil hier ist es so, du kommst ja rein in diese Halle, dann hast du die Kasse, dann scannst du deine Dings ab und so weiter. Und in dieser Turbine Hall oder Tube, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, in London ist es ja eben so, das ist ja offen zugänglich. Und du hast dann halt Gruppen und die sitzen da am Boden und die gucken dann, und das ist alles ein offener, freier Raum, in dem du mehr oder weniger dann machen könntest, was du willst. Dann sieht schon gemütlicher aus oder so. Ja, du fühlst dich halt eingeladen, einfach dahin zu gehen, um den Raum zu erleben. Gut, ja, bei den staatlichen Museen von Berliner jetzt da umsonst da irgendwo reingehen. Naja, also wenn du dir den dich irgendwo hinsetzen. Den Gropiusbau anschaust, die haben ja auch so eine große, Mittelhalle sozusagen. Ja, da hatte ich mir auch ein bisschen dran. Die war ja lang zu zum Beispiel, da konnte man auch nur rein mit Ticket, das haben sie jetzt geändert. Die ist öffentlich zugänglich, da wird auch kurz raus. Okay, das finde ich ziemlich cool eigentlich. Dann scheint sich da ja ein bisschen was zu bewegen. Da habe ich ein sehr tolles Kunstwerk mal gesehen. Also ich finde toll, dass es solche Hallen zu haben, und du hast schon recht, es wäre cool, wenn es öffentlich zugänglich ist. Kann man auch ganz einfach machen, weil zu den Ausstellungen gibt es ja nochmal einen extra Eingang. Genau, also da zumindest ist ja dieser riesige, Hauptingang, den kostenlos machen. Und dann, dann wäre es auch irgendwie niedrigschwelliger, da einfach mal reinzugehen und dieses eine Kunstwerk dann zu genießen. Ja, genau, einfach nur mal deswegen. Ja. Einfach mal dafür zu kommen, wenn du dann Interesse hast, noch mehr zu sehen, warum nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, liebe Staatlichen Museen Berlin, wenn ihr das hört, ihr könnt Matthias gerne ansprechen. Seine Telefonnummer ist das reichen wir nachher in den Shownotes. Das ist keine Illusion, Herr Gimm. Ich glaube, wir werden nicht mehr von den Staatlichen Museen gehört. Stimmt, die haben wir schon zu oft getrollt. Zu viel gelobt. Ja. Und dann sind wir von da aus abgebogen. Wir sind in eine Ausstellung gegangen, die leider nur noch bis Mai läuft, meinst du, ne? 2023. Die läuft noch bis Mai. Soll ich mal gerade nachgucken, bis wann die läuft? Das schreiben wir natürlich auch alles nochmal auf. Das Interessante bis zum 14.05. Und sie heißt Broken Music Volume 2. Ja. Auf jeden Fall war das Witzige ja, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich habe ja eigentlich auch mal Matthias dabei, deswegen muss ich mich ja nicht vorbereiten. Aber ich wusste gar nicht, welche Ausstellung es gab, worum es geht, gar nichts. Und die ganzen Titel von diesen und auch nachher die Kapitel von dieser Ausstellung sind in einer Schrift an der Wand, die man kaum lesen kann. Lesen konnte. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, um was es da gerade geht. War so eine ich weiß nicht, was das für eine Schrift war, aber die war so komisch, so verpixelt in so riesig großen Pixeln. So wie dieser Text in der Eingangshalle sagt, mein Inhalt ist so kompliziert, bitte lies mich nicht, sagt diese Schrift. Mein Font ist so kompliziert, bitte lies mich nicht. Ja, sollte, glaube ich, auch Kunst sein, aber egal. Man geht dann zu diesen Rikalen durch ganz viele Treppen hoch, Treppen runter, Gang rechts und links. Und dieser Gang ist aber auch wieder ein Kunstwerk. Also dieser Gang ist künstlerisch gestaltet. Und zwar wie so ein U-Bahn-Gang. Also so mit so Kacheln. Mit so Kacheln. Und nochmal Hamburger Bahnhof stand da auch. Und in so einer Frakturschrift, so wie das ganz oft in U-Bahnhöfen hier ist. Ja. Und dann ging man in diese furchtbar ungemütlichen Rikhallen. Ich fand es so ungemütlich. Ich fand das nicht geil. Also findest du? Ich hätte das sofort angesprochen. Echt? Ja. Also man muss sagen, was man davon mitbekommt, ist eigentlich nur, wenn man dann aus diesem Übergang raus ist, dann kann man eigentlich diese Halle, eigentlich ist es ja nur eine Halle, oder? Eine sehr lange Halle. Eine sehr lange Halle und die ist, weiß ich nicht, wie lang ist die? 500 Meter? Total, weil sagen wir mal 5 Kilometer lang und da kann man sozusagen diesen einen Flur einfach hinuntergucken, irgendwie den schnurgeraden Flur und von diesem Flur aus gehen halt links immer dann die größeren oder kleinere Räume ab, in denen dann die Ausstellung. Aber also ihr kommt da um die Ecke und ihr seht, es sieht doch überhaupt nicht einladend aus. Es sieht aus wie so ein Flur von so einem Club, aber so ein abgeranzter Club. Ich fand das faszinierend. Echt? Ja. Also ich fand, man hat ja von außen, wenn man so rüber geht, kann man so rausgucken auch. Und dann von außen sieht das ja aus wie so ein elendslanger Frachtcontainer. Ja, das sieht aus wie so eine Lagerhalle von Amazon oder so. Ich fand das total, ja genau, so. Das ist mein Traum, da möchte ich mal begraben werden. Nein, Quatsch. Ich hab das dann anguckt und dann kommst du da ran und hast dann diesen endlangen Flur, der lang ist und ich sehe, mein Gott, ist das riesig, das siehst du ja von vorne gar nicht. Ich war total überwältigt davon und dann hängen da so runde Lampen den ganzen Flur lang, einfach geradeaus runter. Und ich dachte mir, wie cool, ich hätte nie gedacht, dass hier so ein riesen Ding ist. Und dann hat das halt auch so diesen Industriecharme irgendwie, ich hab da so ein Faible für, glaube ich. Du fandest es halt Industriecharme gehabt? Ja, nicht? Ja, so Industriecharme der neueren Zeit, vielleicht. Ja. Und die Fenster sind alle grün? Nee, die waren doch jetzt nur so gelb beklebt wegen des Grün, oder nicht? Gelben, wegen dieses gelben... Okay. Ja, wegen dieser gelben Musik, wie heißt das nochmal? Ja, lass uns doch mal darüber reden, was wir uns da eigentlich angeschaut haben. Ja. Oder? Also diese Sonderausstellung. Ja. Das hat auf jeden Fall Eindruck gemacht. Marta, du musst jetzt das Intro unbedingt mit reinschneiden, sonst kommt nicht raus, dass du ja die ganze ich Zeit Yoko Ono pennst. Ich hab noch was anderes, es ist was Besseres. Klincha, Schwische, Schincha, Sassen, das war übrigens eine Paraphrase von Ernst Jandl. Da gab es auch eine Schallplatte, ne? Ja. Total geil. Ja. Aber die war wirklich sehr geil. Da ging es um Schallplatten, ne? Im weitesten Sinne. Ja, weitesten Sinne. Ja, aber es fing ja an mit der Geschichte, warum es überhaupt um Schallplatten geht. Genau, der Hintergrund ist, warum heißt das Broken Music Volume 2? Weil es mutmaßlich ja auch ein Broken Music Volume 1 gab und dieses Broken Music, also eigentlich basiert das alles auf einem Plattenladen, einem Berliner Plattenladen, ne? Gelbe Musik hieß der. Ach, Gelbe Musik, genau. Und der wurde unterhalten von der Ursula Block, hieß sie, glaube ich. Und der war in der Schaperstraße in Charlottenburg, 89 gegründet. Wilmersdorf, Charlottenburg. Ja. Dieser Plattenladen ist dann durch die Zeit seiner Existenz einfach zu so einem Ort der Kunst und der Musik geworden, wo dann halt auch einfach eben viel, was weiß ich, auch Ausstellungen gewesen sind, wo auch viele nationale, internationale Künstler auch immer hingegangen sind. Und der so eine spezielle, wenn ich das jetzt recht noch erinnere aus diesem Text, viel Text. Ja. Der hatte so einen speziellen Zugriff auf dieses Thema Musik und Kunst, ne? Weil alles das, was in dem Plattenladen von der Ursula hieß sie, ne? Die Uschi. Plattenuschi. Ging auch darum, um die, wie heißt das nochmal, wenn man Farben schmecken kann und ach so, ja. Fehlt mir dieser Fachbegriff. Nee. Nicht Synästhesie, oder? Nee. Naja, auf jeden Fall, ich sag's mal kurz oder anders, es ging halt irgendwie um die vielen verschiedenen Verbindungen, die die ganzen Kunstformen und Wahrnehmungsformen miteinander irgendwie verbindet. Mach mal leichte Sprache hier. Ja. Also, die Ausstellung, das ist der Hintergrund und es geht eigentlich darum, um Schallplatten und um deren Cover und die Kunst auf deren Covern. Und um die Kunst auf den Schallplatten. Also Kunst ja. aus Schallplatten. Und Kunst aus Schallplatten. Eigentlich geht es um die Schallplatte. Ja. In so, aber ihrer Form. Das haben wir jetzt geklärt. Das macht, finde ich, aber die Ausstellung auf der einen Seite natürlich sehr zugänglich, weil sie sehr unterschiedlich ist. Zumindest teilweise. Ja. Teilweise unterschiedlich. Teilweise aber auch nicht so zugänglich, weil ich glaube, wenn man mit Schallplatten als Grund Form nichts anfangen kann, ist vielleicht schwierig. Ja, allerdings, also ich meine... Wer kann denn mit der Schallplatte nichts anfangen? Das gibt's doch der Schallplatte? Schallplatte. Die Schallplatte. Vielleicht beschreiben wir einfach die Ausstellung mal kurz. Also im Endeffekt... Es war wie ein großer Plattenladen. War das wie ein Plattenladen? Nee, du hattest halt an den Wänden... hingen halt einfach unglaublich viele Plattencover. Mhm. Ja. Die Räume und die Gruppierung dieser Schallplatten, ja, da haben sie halt so Kategorien gefunden. Das waren einmal, ging das so ein bisschen zeitlich irgendwie, so chronologisch hatte ich das Gefühl, auf der einen Seite wurde das eingeordnet von Raum zu Raum. So. Genau, und dann später auch so stilistisch, da ging es sich um Soundtracks von Filmen. Echt? Ja, da gab es auch so eine Soundtrack. Hab ich gar nicht gesehen. Da ging es um deutsche Musik in der Zeit von, weiß ich nicht, 80er Jahre. Ost-West. Und so Minimalism und da ging es um Minimalism und um einige, ja, von diesen Musikgenres sozusagen. Und danach war die Ausstellung so gegliedert, ne? Aber irgendwie nicht so richtig erschlossen. Also ich meine, es stand überall dran in dieser Schrift, die man nicht lesen kann. Mhm. Und dann lief man und dann dachte man aber auch, man hat irgendwie so verstanden, weil dann ging es einmal zum Beispiel dann auch um Popplatten. Da dachte man sich, jetzt geht es noch um Genres. Und dann ging es aber plötzlich wieder um die Art und Weise, wie die produziert und veröffentlicht werden. Also zum Beispiel dann hast du irgendwie, geht es einmal um so Plattenfirmen, die das quasi alles aus einem Haus sozusagen dann machen. Das war irgendwie, also die Kategorien, weiß ich nicht, ich finde nicht aus den Sachen, die man sich angeschaut hat, erschlossen. Also wenn ich die einfach nur so hängen gesehen hätte, die Cover, wäre ich nie auf diese Kategorie gekommen, die dazu gehört. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, man hatte dann diese Plattencover an den Wänden und ab und zu bei, sagen wir mal, keine Ahnung, 30%, 40%? Der Cover, da war so ein QR-Code dran. Lass mal 10% sein. Okay, gut, 20%. Dann war so ein QR-Code dran und du musst auf jeden Fall mit so einem Audiogerät durchlaufen und kannst es dann so abfotografieren. Kriegt man direkt in Halle 2, da steht dann ein Das muss man auch Aero mitnehmen, weil sonst hört man überhaupt nichts davon. Genau, und hängt das einem so um und dann sagt er, hier Kamera, Sie können scannen, okay. Mhm. Und dann kann man das machen. Ist aber, du hast es schon gesagt, das waren bei verhältnismäßig wenigen und ich fand das... muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen unbefriedigend. Weil du hättest es gern an jeder Platte gehabt? Ich hätte das gern an jeder Platte gehabt, weil das halt einfach, also dieser ganze Raum oder die ganzen Räume, das sind ja ganz viele Räume, sind halt, ich sag mal, in Anführungszeichen voll mit Musik, aber ich habe gar keinen Zugriff auf die Musik, weil ich die nicht hören kann. Ja, klar. Und das bringt mich vielleicht auch schon zu einem meiner Probleme damit, mit der Ausstellung, dass mir jetzt irgendwie, mir war nie klar, wenn ich vor so einem Cover stehe, ist das Cover jetzt da, weil das Plattencover so geil ist? Mhm. Oder weil die Musik da drauf gut ist? Weil, oder ist die Musik auch Kunst? Oder ist das nur das Cover, was Kunst ist? Das meinte ich ja gerade irgendwie auch in dem Zusammenhang mit dem Plattenladen und den Veranstaltungen, die da liefen. Also es geht ja nicht nur um die Musik allein, sondern ganz im Gegenteil, es geht ja auch um das, was auf den Covern an Kunst und künstlerischem Ausdruck zu sehen ist. Und diese beiden Kunstformen werden irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Ne? Also in Verbindung gebracht, jetzt was die Musik anbelangt, nur an speziellen, ausgesuchten Platten. Ne? Das ne, QR-Code abscannen, sich einen Track von der Platte anhören. Aber das, was sich sozusagen komplett durch die gesamte Ausstellung zieht, ist vor allen Dingen, würde ich sagen, zu 80% erstmal das Visuelle. Aber das fand ich nämlich halt sehr spannend, weil man denkt ja, wenn da so eine, das, die Nationalgalerie dran, das heißt, die wählen ja auch aus Dinge, es gibt ganz viel Kunst da drin, es sind super viele Platten, es gibt super viel Musik und die wählen aber Sachen aus, die sie für besonders wertvoll, spannend, relevant, was auch immer halten. Und dann geht man halt durch diese Ausstellung durch und wie gesagt, bei manchen hast du einen QR-Code zum Musik anhören und dann stand ich aber zum Beispiel vor einer Bruce Springsteen-Platte, ja. Und ich dachte mir noch so, okay, ich habe die glaube ich schon mal gesehen und da ist irgendwie vorne Bruce Springsteen so ein bisschen künstlerisch verfremdet halt drauf und ich hatte mich dann gefragt so, okay, hier kann ich jetzt keine Musik hören. Ist jetzt das Cover vorne drauf die höhere Kunst, die wertvollere, relevantere, was auch immer Kunst, als Bruce Springsteen. Deswegen brauche ich mir Bruce Springsteen da gar nicht anhören, sondern es reicht, wenn ich mir das Platte angucke. Was ich sofort entdeckt habe, Tokotronic, eine Platte, Kapitulation oder was auch immer. Auch das Cover vorne drauf kannte ich, habe ich gesehen, dachte, oh toll. Ah nee, kann ich auch nicht hören drunter. Okay, dann ist wohl die Musik von Toko nicht wichtig genug. Dafür hast du Ernst Jandl und den kannst du dir wieder anhören dann später, wo ich da gedacht hätte, ich fand das Cover jetzt so, naja. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch das Problem gehabt, gerade bei den Sachen, die ich selber kannte, weil man hat dann so, ich will das jetzt hören, man hat dann sofort Lust drauf bekommen. Ja. Ganz viel, denke ich, wird sowas wie Lizenz Rechte und sowas sein. Also kann ich mir vorstellen. Teuer weiß ich wahrscheinlich, nicht, wenn man weiß das ich nicht, alles weil hat, sonst hätte ich, sonst hätte, sonst kann ich es nicht das verstehen. Das glaube ich warum sie eher nicht. Über einen QR-Code. Das glaube ich nicht. Aber dann kann ich es nicht verstehen. Da kaufst du dir bei der fucking GEMA halt einfach irgendwie den Gesamt-Clicky-Bunty-Wellness Lizenz. Das können die sich doch leisten. Und dann sogar, kannst du für alles irgendwie, kannst du im Grunde genommen an jedes. Wir haben sogar, liebe Nationalgalerie, auch noch eine Idee gehabt, eine Spotify-Playlist anzulegen mit allen. Vielleicht gibt's die irgendwann. Ja, da haben wir kurz geguckt, aber das haben die nicht gemacht anscheinend. Naja. Was ich übrigens aus technischer Sicht, was ich spannend gefunden hätte, ganz grundsätzlich, wenn ich nicht den QR-Code hätte abscannen müssen, sondern das Plattencover. Weil ich dachte mir, die Plattencover haben ja alle eigentlich mehr oder weniger das gleiche Format. Das würde es hier eigentlich anbieten, da so eine Bilderkennung zu machen. Das ist natürlich aufwendiger und teurer, so ist schon klar. Aber so rein grundsätzlich dachte ich mir so, oh, das wäre eine lustige Idee gewesen. Kannst du zu jeder Platte gehen, die abscannen und dann. Ja. Ist auch ein bisschen wie, wenn du im Plattenladen, also so in so größeren Plattenladen bist, die so einen Scanner haben, ne? Dass du dann so ein, den meistens ist es dann der Label, also nicht der Labelcode, der, wie heißt das, der Barcode, da drunter legst und dann kannst du dir ein bisschen reinhören. Das hört sich jetzt so an, als wäre die gesamte Ausstellung nur gepflastert mit Plattencovern, aber sie wurde auch immer wieder sozusagen durchbrochen durch Installationen, durch Vitrinen mit speziellen Objekten und so weiter. Und da waren, fand ich, auch einige richtig coole Sachen dabei. Also vielleicht können wir mal irgendwie drüber reden, was wir, welche Sachen wir irgendwie sehr gut fanden. Also ich fand, da standen wir, Matthias, irgendwie relativ lange vor. Eine Installation von Piep, Namen jetzt vergessen, reichen wir auch noch nach. eines Künstlers, der auf so hochgebockten Paletten quasi, so weiß ich nicht, 5x5 Meter oder so, so eine Fläche, hatte der so ganz viele Gefäße Schälchen und Pflastersteine und so in so eine Formation gebracht und zwischendrin auch immer kleine Lautsprecher hingelegt. Also Als ob da so Pilze drauf wachsen. Auf ja, zum Beispiel. Das Gefühl. Genau. Also wenn ich Lautsprecher meine, dann meine ich halt tatsächlich das Gerät innerhalb einer Box sozusagen. Also hat den Lautsprecher. Also genau, die Membran und so. Wo man dann so die Membran irgendwie vielleicht noch so leicht pulsieren sieht. Und das Ganze, ja, oder auch so Schälchen, keine Ahnung, da war dann so Pulver drin. Also keine Ahnung, so eine große Installation und bei manchen Lautsprechern kam halt irgendwie Klang raus. Und das war allerdings, da so viele von diesen Lautsprechern, große und kleine, da irgendwie verteilt waren, fand ich das irgendwie echt abgefahren. So, ich habe immer geguckt oder beziehungsweise gehorcht, wo kommt denn jetzt dieser Klang her? Aus welchem Lautsprecher ist das? Und habe dann auch gleichzeitig gehört irgendwie, wo das sein könnte, aber da das auch nicht begehbar war oder so, konnte ich das nicht eindeutig identifizieren. Und so dieses nicht wirklich zu wissen, wo diese Klangquelle herkam, sondern nur so Pi mal Daumen, ja, das könnte dieser eine Lautsprecher da hinten sein, fand ich das irgendwie so echt spannend, wie da so meine, oder interessant, wie da so meine Sinne irgendwie gearbeitet haben, nämlich so zu gucken und gleichzeitig zu hören, aber dann doch nicht so ganz die Quelle irgendwie identifizieren zu können. Keine Ahnung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war so, ich habe mich so selbst beobachtet, wie ich das so höre. Aber es ist interessant, gucke, dass man da sich drauf fokussiert, weil der Text dazu, ich habe nochmal so angeschaut, der hat dann auch erklärt, dass es hier so ein Einblick quasi ist in das Atelier des Künstlers. Also deswegen auch dieser ganze Krempel, der überall rumliegt, mehr oder weniger. Ich fand echt, das war voll der Krempel. Ich bin ganz fasziniert, dass ihr euch da so lange mit beschäftigt habt. Und der hätte jemand nicht aufgeräumt. Und der versucht halt durch diese Lautsprecher und so quasi das, auf was man sonst nicht achtet, so wenn man dran vorbeigeht oder weil es halt einfach da ist, quasi hörbar oder erfahrbar irgendwie zu machen. Stand das im Text oder hast du es erkannt? Das habe ich erst erkannt und dann habe ich im Text bestätigt gefunden. Genau, dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Oh, ja. Das ist richtig. Ja. Ja, ne. Das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Installation. Wisst ihr, was ich voll schön finde? Das ist so ähnlich gewesen, nur so voll ästhetisch. Es war so ein dunkler Raum, ziemlich groß, und an der Wand ganz hinten waren so, sagen wir mal, 10 so Scheiben, so Schleifscheiben an der Wand befestigt und so bestrahlt, dass die so leuchteten auch. Und an den Schleifscheiben dran waren so Kabel. Und das Schleifscheiben? So oder waren das Schallplatten? Nee, das waren keine Schallplatten. Nee. Das war so was Metallisches. Ja, okay. Ich bin nicht näher dran gegangen, deswegen weiß ich es nicht. Und dann, in dem Loch von dieser Scheibe war dann so ein Lautsprecher auch. Und die hatten so einen ätherischen Klang. Also ja. So die ganze Zeit. So wie Yoko Ono quasi. Nein, viel angenehmer. Nicht so, dass man gleich nicht zum Weglaufen. Und das war so richtig wie so ein, so, das war so was total Meditatives. Ja. Also ich mein, da bin ich sofort dran vorbeigegangen. Ich hab das gar nicht gesehen, lustigerweise. Aber da waren wirklich viele schöne Sachen dabei. Es gab und eine, wir hatten diese Brücke auch noch, diese Brückenpipe. Ja. Das waren wie so zwei so Art U's. Sozusagen. So oder Halfpipe. Ja, so, die standen so im Raum, verbunden durch so einen Holzsteg. Und man konnte da drüber gehen, über diesen Holzsteg. Und in diesen U's waren sozusagen irgendwie Boxen oder irgendwas drin. Und wenn man da drauf stand und man stand quasi ja auf dem Scheitelpunkt des U's, hat man das Gefühl gehabt, der Sound wie so eine Murmel, die man loslassen, rollt von einer Seite hoch auf die andere und hin und her. Stereo halt. Ja, das war irgendwie eigentlich ganz einfach, aber war irgendwie eine coole Erfahrung. Damit man fühlte den auch, weil man stand ja auf diesem Holzsteg, der dann auch so vibrierte, wenn der Sound dann so unter einem durchgerollt ist. Ja, aber jetzt nochmal kurz zurück. Martha macht ja schon die ganze Sendung lang immer die Yoko Ono nach. Erzähl doch mal gerade noch mal kurz über dein Yoko Ono-Erlebnis. Ja, also, das ist ich ja irgendwie. Ich kenne ja Yoko Ono. Es ist ja ein bisschen gemein. Ach, du kennst die? Nein, ich kenne sie ja eben nicht so gut. Also, es ist ein will bisschen ich gemein. Gar nicht kennen. Nein, es ist ein bisschen gemein, dass ich jetzt sie so bashe, weil sie ist ja bestimmt eine total tolle Künstlerin und hat auch ganz tolle Sachen gemacht. Und zum Beispiel ihre Plattencover fand ich sehr schön. Mhm. Also gar nicht anstrengend, aber ich hab so ganz erwartungsfroh auf den QR-Code getippt und hatte dann auf meinen Ohren so und dann dachte ich schon so, Gott. Und dann habe ich es direkt ausgemacht und dann habe ich Jörg getroffen, der so rumwippte und so und meinte so, oh, ist voll cool, der Yoko Ono Song hat bestimmt irgendwie John Lennon die Gitarre dazu gemacht. Ich dachte so, hä, von welchem Song redet der? So nach 2 Minuten kam halt dann irgendwann Musik raus. Ich glaube, das wird noch schwierig. Ich habe ein bisschen Angst, dass Yoko Ono den Museumberg auseinanderbringt. Es kann passieren, ne? Wenn wir einfach auf unterschiedlichen künstlerischen Leveln dann eigentlich. Findest du Yoko Ono so total toll? Nö, ich bin immer wieder fasziniert von ihr. Hier und da entdecke ich Dinge, wo ich denke, das ist ja wirklich spannend, das ist ja wirklich schön. Und dann denke ich wieder Dinge, spannend, wo ich denke, da willst du einfach nur bewusst anstrengend sein und Leuten auf die Eier gehen. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann auch extra so, oder? Also. Ja, das mag ja irgendwie dazugehören. Vielleicht hat sie auch einfach ein anderes Empfinden als ich. So, hey. Ja, auf die Eier gehen. Ja, wahrscheinlich schon damals. Ist ja auch okay. Also fair enough, wenn man das gerne machen möchte, kann man das machen. Ja, auf jeden Fall. Aber auf gesagt, der anderen Seite hat sie, glaube ich, auch immer ein Konzept dahinter. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Aber was ich generell so finde, ist, dass Sound eben sehr krass anstrengend sein kann. Also am Eingang, da war ja so, dass es auch eine Klanginstallation war, die wohl auch in diesem Laden Gelbe Musik lief. Mhm. Und die war so laut gestellt sogar, also weiß auch nicht warum, aber war halt so laut gestellt, dass mir das so unangenehm war, dass ich da gar nicht rein wollte. Mhm. Und das ist so krass, dass Sound halt so stark körperlich was mit dir macht. Also entweder bist du total zufrieden und kannst darin schwelgen und es löst irgendwie tolle Gefühle nicht aus. Oder du hast so richtig so, es krampft sich alles zusammen. Ja, das ist auch so eine Frage, die habe ich mir da auch gestellt in der Ausstellung mal wieder. Weil manchmal ist das so, auf Deutschlandfunk oder sowas, nachts um Uhr läuft da irgendwie so neue Musik oder so. Also Musik, ihr seht die Airquotes, die ich jetzt mache, seht ihr nicht so. Und so ging es mir da auch, weil also die ganze Wände hängen ja voll mit, wie gesagt, mit Plattencovern. Und bei manchen denkt man sich, oh, hört man sich an. Ich habe dann irgendwo, es gab einen Bereich, zum Beispiel mal irgendwie Club-Kultur und so. Mhm. Und da lief dann halt irgendwie so Club-Musik und das war richtig cool so. Ja. Da habe ich auch gemerkt, das ist irgendwie total minimalistisch, aber es irgendwie, da verstehe ich das Musik. Und dann sind andere Sachen dabei, wie so teilweise Yoko Ono, aber ganz andere Sachen auch, die halt so super experimentell und sonst was sind, wo ich sagen würde, das ist keine Musik, ist nur Geräusch, so, im weitesten Sinne und also auch viel bei neuer Musik und da kriege ich so gar keinen Zugang zu, weil ich mir nicht vorstellen kann, mich hinzusetzen und einfach mal ins Konzert zu gehen bei sowas, eine Stunde mir das zu geben oder so. Yeah. Ich fände das anstrengend. Weil es direkt so auf den Körper geht. Ja, auf den Körper, aber ich meine, ich kann mir auch mal Kunst angucken, die mir nicht auf den ersten Blick gefällt. So. Da kann ich dann aber weitergehen und sagen, ja gut, dann gucke ich mir was anderes an. Aber bei sowas irgendwie ins Konzert zu gehen oder... Kannst ja aus dem Konzert rausgehen. Ja gut, aber um den Blick wieder auf die Ausstellung zu geben oder mir eben so eine Platte zu kaufen, wo ich mich immer frage, Platte kaufe ich mir, so verstehe ich das zumindest, wenn mir was gefällt und ich denke, ich möchte das immer wieder hören, weil ich das so gut finde oder so schön oder sonst was. Und da denke ich mir so, oh, krass, wer das gemacht hat, diese Experimentalsachen mit irgendeinem crazy Cover drauf, auch ja, wenn noch. Du wüsstest, aber wie, das wenn du ist wüsstest, wie Jörgs Plattensammlung aussieht. Extra. Ja, das habe da ich. Da ist nur John Cage und Ernst Yoko Ono Best Off. Da ist nur, da wird nur geschrien. Primal Scream. Nee, aber was du gerade meintest, Martha, da hatten wir uns mal kurz in der Ausstellung drüber unterhalten. Matthias, du meintest gerade, ich kaufe mir Musik oder eine Platte oder CD oder irgendwie oder hör mir was auf dem Stream an, weil mir das gut gefällt. Mit dem Medium der Schallplatte verbindet sich ja auch ganz viel einfach, oder nicht nur der Schallplatte, aber bei der kommt es vielleicht am meisten vor, so dieses, ich kaufe mir Musik oder dieses Produkt jetzt einfach erstmal auch nur aufgrund des Covers. Das hatte ich früher, glaube ich, relativ oft gemacht. Heute mache ich das weit, weit weniger. Aber dass man halt eben die Musik noch überhaupt nicht kennt und nur komplett aufgrund dessen sich das besorgt, weil einem die Kunst da drauf so gut gefällt. Und so ging es einem ja auch in der Ausstellung. Ja. Also in der Ausstellung, 99,9% dieser Cover und dieser Schallplatten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, ja. Und nur, also die QR-Codes habe ich eigentlich nur abgescannt von den Covern, die ich mir irgendwie interessant, die mich angesprochen haben oder die ich irgendwie interessant fand, weil das irgendwie, keine Ahnung, die tödliche Doris war. Ja, aber wie gesagt, ich meine, da war viel Spannendes, Schönes, da waren auch einfach grafische Sachen und so dabei. Ja. Ist, wie gesagt, ganz interessant. Und dann, um da nochmal hinzukommen, dann hängt da irgendwie Ernst Jandl zwischendrin, wo halt einfach so ein Cover ist, wo er so drauf ist. Einfach so ganz normal, wie so ein Typ halt. Und dann ist aber quasi die, das würde ich so sagen, das wirklich Künstlerische ist halt dann der Content auf der Platte. Mhm. Das wäre jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, oh, ich finde Ernst Jandl ist so ein hübscher Dude, deswegen kaufe ich mir jetzt die Platte und hänge mir in die Bude oder so. Ja. Ja, gut, oder auch gut, ja. Also ich meine, das funktioniert natürlich vielleicht für einige auch nur einfach, weil Ernst Jandls Face da drauf ist, ne? Aber ich finde es schon interessant, dass es so als Gesamtkunstwerk gesehen wird. Also bei, ich habe das sehr stark gehabt bei dieser Andy Warhol Wand, weil ich eben auch die Velvet Underground Platte habe. Und das Coole an dieser, der Musik oder dem Cover? Beide. Da wirklich beides, weil diese Platte von Velvet Underground ist auch echt cool. Und bei dem Cover, das ist das Cover, wo diese gelbe Banane von Andy Warhol drauf ist. Und das konnte man leider in der Ausstellung nicht machen, aber das könnt ihr gerne bei mir zu Hause mal machen. Da steht nämlich an der Banane so ganz klein drauf, peel off and see. Mhm. Und du, wisst ihr, was drunter ist? Also du nimmst diese Folie von der gelben Banane halt ab und ich habe mich das erste Mal mega erschrocken, weil da drunter ist halt eine innere Banane, aber in pink. Und ich finde, das sieht am Anfang aus wie ein Penis. Ja. Ich hatte so aufgemacht. Und das will ich gar nicht sehen. Nimm die Kinder aus dem Raum. Aber das ist, ich finde es so cool. Du kannst halt mit dem Plattencover auch noch spielen, ja? Und hast auch noch diese Banane, die du shell. War mir gar nicht bewusst. Dann hast du so eine pinkfarbene innere Banane da. Und dazu muss man halt auch noch sagen, dass Velvet Underground war ja die Hausband von Andy Warhols Factory, also der hat die ja richtig eingeladen und die haben da, er war praktisch der Manager von denen. Ja. Yeah. Und so ergibt es irgendwie alles auch einen Sinn und es ist so ein Kunstwerk und ein, ne? Ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal von dieser Sonderausstellung hörte, da war mir genau die Schallplatte in den Kopf gekommen. Ja? Ja, The Velvet Underground und Nico von, also, beziehungsweise The Velvet Underground heißt der, ne? Ja. Weil das irgendwie so, das irgendwie, weiß ich, das ist so das Symptom, also keine Ahnung, du hast irgendwie die Musik, aber du hast dann eben halt auch eine Abbildung, beziehungsweise so ein Kunstwerk eines der größten Künstler irgendwie des 20. Jahrhunderts irgendwie drauf. Und irgendwie, ne? Auch die so der Zeit auch. Ja, also total. Die Zeit ist da in diesem Gesamtkunstwerk auch so noch so drin. Konserviert. Ja, irgendwie schon. Das stimmt schon. Aber ich habe die Platte irgendwie das erste Mal in so einem, bei einem Freund, der eine riesen Plattensammlung hatte, irgendwie gesehen und zum ersten Mal The Velvet Underground gehört, aber mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich habe lange Zeit gedacht, was ist da für eine bescheuerte Banane drauf? Irgendwie. Und ich wusste gar nicht, dass das halt irgendwie ein Andy Warhol-Kunst ist. Aber das, ich fand das. Also da war die Liebe zu der Musik als erstes da und dann danach kam das mit dem. Ich hab's mir halt gekauft, weil das genau, von Andy Warhol die Banane drauf. Mhm. Ja, witzig. Aber ich finde das, fand das spannend zu sehen. Die haben ja wirklich eine große Masse an Plattencovern da drin gehabt. Mhm. Und es gibt eben so ein paar Dinge, vielleicht weil man sie kennt oder so, die einen sofort ansprechen, wo dann auch einfach der Blick direkt hingeht. Ja. So, da guckt man hin. Also ich habe das, wie gesagt, der Tokotronic-Platte gehabt, wo ich direkt erkannt und dachte, okay, gehst du hin. So, ich davon abgesehen, dass ich das Cover auch gern habe. Dann hatten wir eine schöne Diskussion darüber. Ja. So, und da ist mir aber aufgefallen, dass ich dachte, hier hängen so viele Platten und ich hatte nicht das Gefühl, dass die ausgewählt sind, weil, also zumindest ein Großteil davon, weil sie besonders spannend, relevant irgendwas sind, sondern eigentlich hätte man einfach in einen Plattenladen gehen können, einen großen Schwung Platten an die Wand hängen Und dann wäre ich auch so vorbeigelaufen und manche hätten mich angesprochen und manche nicht. Mhm. Und so, das hätte wahrscheinlich genauso gut funktioniert, war so mein Gefühl. Ja. Und aber die Warhol-Geschichte ist halt so eine, ne? Da guckt man sofort hin, wenn man es sieht. Ja, genau. Achso, nee, ich hätte eigentlich eine andere Sache gedacht, dass du jetzt erzählen willst. Weil du doch gemeint hast, dass dich das angesprochen hast und du es irgendwie verstanden hast, das, was du kanntest, und das geht mir bei vielen Sachen so. Das ging mir zum Beispiel bei der Installation mit der Maria Callas so. Mhm. Da war so eine, ging man so auch so runter, so eine Treppe runter auf so einen lilanen Teppich in so einen ganz dunklen Raum. Da waren irgendwie so nur so 3-4 rote Spots und man wusste auch gar nicht, ist denn der Raum irgendwie so, yeah, ist jetzt zu Ende? Ja, komisch, das war ein bisschen komisch. Dann gegen die Wand, so. Ja, deswegen sagte der Typ, da war auch ein Typ und dann saß er sie können gar nicht irgendwo gegenstoßen und so. Ich habe mir gedacht, ey, der Typ sitzt jetzt wirklich irgendwie 8 Stunden lang da in diesem dunklen Raum und hört sich Maria Callas an. Wie schön, das ist ein schöner Job. Auf jeden Fall, naja, er hört immer die 3 gleichen Arien, aber man kommt halt rein und man hört natürlich schon diese Stimme und diese Oper und dann ist man aber in diesem Raum und dann hört man auch noch, als vielleicht auf dem zweiten Blick, kann man ja sagen, hören, so ein Flüstern. Ja. So als würden so Leute im Theater miteinander Publikum, flüstern. Ne? Ja. Mhm. Und dann sieht man komischerweise auch irgendwie wie in so einer verzerrten Projektion, ne? Ganz weit hinten. Und ein bisschen dunkel so, so auch. Ne? Ich kann mich in so einer 18. Jahrhundert Zaubershow. Ja, oder ja, irgendwie so. Sowas. Ne? Wie mit Spiegeltricks. Hinten so ein bisschen verschwommen. Die Figur dieser Frau, also soll eben Maria Callas sein, aber hab ich dann auch gelesen, ist die Künstlerin, die das so nachgestellt hat. Aber die Stimme von der Callas war halt die Originalstimme von den Aufnahmen. Und und ich fand es sehr beeindruckend, aber weil ich eben auch, ich kannte die Musik, ich kannte die Arien, die mich total faszinieren und dann auch noch diese tolle Stimme dazu, hatte ich da schon so einen Zugang zu. Und ich glaube, das braucht man ganz oft, um überhaupt das sich begeistern zu lassen, dass man erstmal diesen Zugang hat, dann mitbringt. Da haben wir viel drüber diskutiert dann noch, weil es ist teilweise gerade bei dieser Gegenwartskunst so schwierig, finde ich, so einen Zugang zu finden, weil man auch Und da kamen wir eben drauf, weil man das Gefühl hat, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Hm. Ist das gute Kunst, also was auch immer das dann ist, oder schlechte, oder warum hängt das da? Deswegen, ich habe über die Platten gesprochen, weil die hängen da alle rum. Hm. Ich kann bei vielen, würde ich sagen, ja, ist okay, dass die da hängt, ist jetzt nicht besonders schlimm, aber auch nicht besonders doll. So, bei ein paar Sachen, sie Andy Warhol, das zieht sofort, aber. Ja, aber das ist ja gerade das Coole dann irgendwie an der Schallplatte oder an diesem also da, wo irgendwie musikalische und bildnerische Kunst zusammenkommen. Also, keine Ahnung, du hast halt irgendwie, kaufst eine Platte von Band XY und da ist irgendwie ein komisches Bild drauf und dann hörst du die Platte, die gefällt die Platte total gut, die Musik. Und dann lädt sich aber das Cover dann auch dementsprechend auf und dann verbindest du was damit und andersrum kann es ja halt auch sein, ne? Wenn du halt einfach, wie jetzt gerade schon mal beschrieben, irgendwie vielleicht einfach dir eine Schallplatte nach dem Cover nur kaufst. Also irgendwie, das bedingt sich halt gegenseitig oder nimmt halt gegenseitig auf einen Einfluss. Und das ist das, was ich am Anfang irgendwie meinte. Das hatte, glaube ich, irgendwie diese gelbe Musik-Plattenladen da halt auch so im Sinn, so diese auszuloten, wie diese verschiedenen Kunstformen, die sich in der Schallplatte quasi treffen, wie die miteinander interagieren. Obwohl es ja damals, als der Laden war, gab es ja nur Schallplatten. Ja, ja. Nee, da gab es auch schon CDs, aber. Naja, aber heutzutage ist es ja eher dann wieder so ein krasseres, oder? Nicht Kunstobjekt, aber so ein. Schon eher so ein Objekt halt. Also Musik ist ja ganz oft inzwischen gar nicht mehr, dass du es irgendwie zum Anfassen hast. Ja. Und dann hast du, wenn du eine Platte kaufst, dann bist du wirklich Fan und dann hast du wirklich Geld ausgegeben sozusagen. Der Trend geht da ja wieder hin, ne? Also es gibt ja ganz viele Firmen, die jetzt alte Platten pressen und so einkaufen, um da wieder eben Platten herstellen zu können mit einem eigenen Design drauf, das es sonst nicht gab, also für die Platten nochmal extra und so, extra für die Sammler, die dann auch diesen künstlerischen Wert eben haben wollen. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Ja, stimmt, es gibt so ein Renaissance der Schallplatte, ne? mit allen möglichen, jetzt auch nicht nur mehr in schwarzem Vinyl, sondern in allen möglichen Farben. Auch recycelt. Auch recycelt und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch alles, irgendwie macht das auch Sinn, keine Ahnung, vielleicht auch nur für mich, weil ich die Schallplattenzeit zumindest noch gestreift habe. Eben halt aufgrund dessen, was die Ausstellung auch einfach ja auch voranstellt, dass es eben halt nicht einzig die Musik ist, sondern es ist eben halt auch die Kunst, die da drauf zu sehen ist, das Booklet, was da irgendwie vielleicht noch drin ist, dann dieses Medium, einfach diese Scheibe mit der Rille drin. Ja, aber auch dann so eben voll der Künstler, ne? Also, ja, genau. Das ist ja eben das Coole und das weiß man, das ist auch bei Maria Callas so, finde ich. Also, es ist ja also irgendwie so der Link jetzt dazu auch nochmal, zu diesen Kunstinstallationen. Du hast diesen krassen Kult des Künstlers und, der ist eben nicht nur der mit seinem Gesicht da ist, sondern auch mit seinen anderen künstlerischen Fähigkeiten, sag ich jetzt mal. Und das ist ja eigentlich dann auch ja wieder dieser Sinn des Gesamtkunstwerks, dieses, es gibt nicht nur eine Art von Kunst, also nicht nur die bildende Kunst, nicht nur die darstellende Kunst, sondern das ist irgendwie alles so eine. Es beflügelt sich so gegenseitig so ein bisschen. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf den musealen Anteil bei dem Ganzen noch mal zurückkommen. Jetzt mal von der Kunst mal abgesehen. Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, irgendwie die Komposition der Ausstellung erschließt sich nicht immer so. Diese Themen, die sie da aufmachen, finde ich. Davon abgesehen funktioniert aber wiederum eben die Kunst sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt auch gerade drüber gesprochen, habe ich das Gefühl gehabt, da war wirklich für jeden irgendwie was mit dabei, aber es waren dann doch so viel Text und auch so, fand ich, wie ich habe vorhin schon gesagt, so künstlerisch, als ob der Text, der Erklärtext selbst schon wieder versucht, irgendwie mit der Kunst zu konkurrieren und auch wieder so auf wichtig zu tun. Der hat mich auch nicht viel erklärt. Boah. Also es war auch ganz oft so, dass jetzt noch mehr Fragen. Also ihr wart so total textfixiert, kann das sein? Naja, du willst ja auch was verstehen. Normalerweise ist es doch immer andersrum, verdammt. Ich lese mir die Texte durch und ihr sagt immer, nee, das interessiert mich nicht. Ich war voll enttäuscht. Da war bei so einem Text war auch ein QR-Code und dachte, wie cool, ich kann da draufdrücken, da wird mir der Text vorgelesen. Ich dachte so, mega, was eine gute Idee. Ihr zieht das durch, das ist total konsequent. Ja. Es ist eine Ausstellung, die arbeitet mit Audio ganz zentral. Ja klar, lesen die mir die Texte vor und dann habe ich den Text abgescannt und dann war der Text eine Erklärung darüber, wie der Audioguide funktioniert. Das war voll doof. Aber als Text, als nicht Text. Als Audio. Ja. Ja. Ich dachte, was soll das? So. Ja. Ja, also was die Ausstellung an, wollen wir schon zum Fazit so mal ein bisschen kommen oder? Möchtest du noch über was sprechen? Die Alphörner noch. Alphörner gab es noch. Alphörner? Ja, die da von den Lautsprechern kamen. Das war so eine Rauminstallation. Das war noch keine Alphörner. Doch. Das waren Hörner. Ich dachte, das wäre ein Alphörner gewesen. Man sieht das ja nicht. Es waren lauter Lautsprecher. Als Matthias in dem Raum stand unter dem Lautsprecher, da ist über ihm so eine Denkblase erschienen und da drin war ein Alphorn. Mhm. Ja, so ein Almhüi, oder wie die heißen. Almhüi. Nee, das fand ich gut. Das war so, die hingen so im Raum, diese Lautsprecher. Und dann kam halt überall so Hornmusik im weitesten Sinne raus. Und ich hatte dann sofort den Eindruck, wenn jetzt noch ein paar Kuhglocken und so dieses grüne Almgras und so, da hatte ich sofort den Eindruck, ich wäre da so eine Liebe. Was? Und das war eigentlich mitten halt natürlich in diesen furchtbar, furchtbar schlimmen Rikal. Ja. Die waren auch nicht furchtbar schlimm, aber die waren einfach nicht gemütlich. Ja. Also die waren nicht so einladend. Haben wir da eigentlich schon über den großen Skandal um die Hallen, die Rieghallen gesprochen? Nee. Und die Sammlung des Panzermoguls Flick, darf man das so sagen? Ja. Ich glaube nicht, oder? Was hast du da schon wieder? Nee, das war das große Kulturthema der letzten Jahre, wo Berlin mal wieder es fast verkackt hätte, so irgendwie einen Status von einigermaßen Kulturmetropole zu erhalten. Ja. Yeah. Was haben sie verbockt? Naja, diese Rieghallen sind ja irgendwann angekauft und angebaut und modernisiert und irgendwas worden. Und ich, also ne, gefährliches Halbwissen, haben sie irgendwie anscheinend vergessen, da die die Miete zu verlängern oder sowas, beziehungsweise dann das Land, auf dem die stehen, sozusagen anzukaufen, sodass dann irgendwann hieß, ja gut, dann machen wir jetzt hier, dann verkaufen wir es woanders hin und dann reißen wir alles ab und bauen da irgendwas hin oder machen das irgendwie anders, irgendwas anderes rein. Und dann hieß es dann plötzlich, ja, das ist aber ganz wichtig, weil da sind total wichtige Sachen, die wir da immer ausstellen und das geht ja nicht. Die Dauerausstellung nämlich. Eben. Ja. Und der Herr Flick, der eine seiner große Privatsammlung eben dorthin gibt. Christian Flick. Genau. Ja. Damit die da gezeigt wird, der hat dann halt auch gesagt, ja Leute, wenn ihr die Hallen nicht mehr habt, dann packe ich mein Zeug ein und nehme es mit in die Schweiz oder wo auch immer hin. Mhm. Und dann hieß es halt, okay, das ist halt eine der wichtigsten Sammlungen, quasi von Gegenwartskunst überhaupt. Und wenn das abzieht, dann ist halt, reißt eine Riesenlücke einfach in die Kulturstadt Berlin. Und das haben sie jetzt mit viel, anscheinend auch Geld, das dann nochmal gezahlt worden ist. Also im Endeffekt hat irgendwie Berlin halt doppelt und dreifach draufzahlen müssen, ja. Um das quasi zu erhalten. Weil irgendeiner nicht geguckt hat, wenn der Pachtvertrag ausläuft. Und darüber hinaus war diese Sammlung Flick ja auch noch in anderer Weise noch sozusagen in der Diskussion, weil der Vater, der Friedrich Flick, ja meines Erinnerns ein verurteilter Kriegsverbrecher gewesen ist, beziehungsweise ein Industrieller in der NS-Zeit, ein Profiteur, der durch Zwangsarbeit und so weiter zu Reichtum gekommen ist. In meiner alten Heimat, da wo ich herkomme, da war der auch zu Hause im Übrigen, der Friedrich Flick. In Kreuztal heißt der Ort, gab es jahrelang noch das Friedrich-Flick-Gymnasium. Mhm. Das war Jahrzehnte auch noch nach dem Tod von Friedrich Flick, hatte das halt diesen Namen, ne? Und irgendwie so viele Leute konnten nicht verstehen, wie kann das sein, dass das noch nach so einem Kriegsverbrechen. Problem gelöst. Nee, es ist dann irgendwann ins städtisches Gymnasium. Kunstsammler, nach dem können wir es benennen. Kein Problem. Es ist dann irgendwann noch ins städtische Gymnasium. Also es war jetzt ein langer Diskurs oder Exkurs. Diskurs. Nee, aber das ist natürlich auch noch oder wurde natürlich auch noch immer noch besprochen. Also auf was für einer materiellen Grundlage oder wer bezahlte eigentlich mit was für einem schmutzigen Geld vielleicht Blutkunst. Diese Sammlung. Ah ja. Ja. Krass. Genau. Schwieriges Thema. Ja, Schwieriges wir freuen Thema. Uns auf die neue Dauerausstellung, wann wir die öffnen. Wenn die uns da noch reinlassen, wenn wir hier fertig sind. Wir gehen Hausverbot in den Rikallen. Ja. Ja. Wir kleiden uns. Aber wir sind uns hier nicht zu schade, auch die ernsten Themen anzusprechen. Genau. In diesem Sinne, lass uns zum Fazit kommen. Ja. Ich war schon öfter mal im Hamburger Bahnhof und ich habe auch noch mal die damalige Dauerausstellung gesehen. Gut, das ist jetzt nicht Grundlage meines Fazits, aber ich finde, kann es ja nicht sein. Aber ich finde das da einen ganz tollen Ort. Gerade weil es auch dieses Industriekulturelle irgendwie hat mit dem alten Bahnhofsgebäude und so, was irgendwie super hergerichtet ist, mit dieser riesen Halle. Und ich finde, ich habe da schon Sachen gesehen, also kann Kunst super geil zur Geltung kommen. Und ja, Matthias, du sagst ja auch immer, oftmals kritisierst du dieses White-Cubige, das ist da natürlich auch irgendwie zu Hause im Hamburger Bahnhof. Aber ja, ich weiß nicht, jetzt speziell was diese Sonderausstellung anbelangt, da ist mir natürlich ein kleines Herz aufgegangen, weil ich finde es halt einfach geil, durch Plattencover durchzustöbern, mir das alles irgendwie anzuschauen. Es hängt aber dann halt einfach irgendwie so mit meinem, weiß ich nicht, Musikkonsum zusammen oder so. Und ich fand es toll, dass man da irgendwie dann auch zumindest ein bisschen ausgewählt sich auch in die Sachen reinhören konnte. Man konnte ja auch selber Platten auflegen, das hatte ich jetzt noch, hat man noch gar nicht gesagt, ne, an diesem einen Tresen und so. Also mir hat das schon richtig gut gefallen. Allerdings, klar, hat die Ausstellung auch so ihre Defizite in Bezug auf Barrierefreiheit. Und ich meine, da müssen wir gar nicht anfangen, drüber zu reden, da kommt man da zu keinem Ende. Ja, aber keine Ahnung, wenn man irgendwie Bock hat, sich viele richtig coole kleine Bilder anzugucken, sag ich jetzt mal, da ist man da wirklich, dann sollte man da definitiv hingehen, und wenn man Schallplatten mag, dann auch, und Musik. Mhm. Ich finde auch, ich finde, das ist ein, diese Hallen, das ist ein Ort für Kunst. Das funktioniert da einfach sehr gut. Ich finde das schön, dass in so Bereich, dass da einfach Kunst gezeigt wird. Ich finde das gut. Da könnt ihr ja genauso gut auch irgendwie Zalando einziehen und da so ein Headquarter reinsetzen oder irgendwie sowas. Und ich finde es ganz gut, dass das da halt nicht so ist, sondern dass das dafür irgendwie bewahrt bleibt. Und wir haben ja ganz am Anfang über diesen riesen dunkle Steleninstallation gesprochen. Das braucht so Hallen. Das geht nicht woanders. Und ich finde auch diese Riekhallen, diesen langgezogenen Schlauch, über den man auch mal wieder sprechen kann, das funktioniert da auch sehr gut, so von Raum, zu meandern und irgendwie zu denken, boah, jetzt geht der immer noch weiter, jetzt hier noch mehr, ist toll. Das fand ich alles sehr schön. Die Ausstellung, ja, wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, ob die irgendwie inklusiv und wir wollen mehr Leute ansprechen und Leute, die damit nichts zu tun haben, dann weint man sich in den Schlaf, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken. So, das ist wirklich so. Aber nichtsdestotrotz, wir als Kulturbanausen hatten da sehr viel Spaß dran, glaube ich. Das waren also aber auch ich auf jeden Fall. Entschuldigung, was ist ja dein Fazit? Nein, mein Fazit ist dein Fazit, Martha. Nee, tatsächlich, ich fand das sehr gut. Mir hat das auch Spaß gemacht, auch wenn ich hätte mir fast mehr gewünscht, dass ich mehr kenne. Am Anfang war so eine Liste mit den Namen der Künstler und ich dachte so, okay, von den 40 Namen kenne ich 3, so, was ja auch nicht schlecht ist. Man kann ja mal was Neues entdecken, aber. Ich dachte jetzt gedacht, Anne-Marie Trockel ist nicht dabei. Da braucht es nicht anzugucken. Das hätte ich gesagt und dann hätte ich gesagt, wer ist Anne-Marie Trockel? Nee, aber zum Beispiel, es gab auch eins von der, wie heißt die, Katja Aufleger oder sowas? Naja, die haben wir sogar schon mal gesehen. So, und da dachte ich mir, die haben wir doch schon gesehen damals, als wir im Berghain waren. Yeah. Um uns Kunst anzugucken. Auch eine sehr fantastische Folge, Leute. Hört euch mal die Museumberg-Folge zum Berghain an. Eine der beliebtesten Folgen auch generell. Davon abgesehen, sagt die Marktforschung. Da habe ich mich zum Beispiel gefreut, dass ich das wiederentdecke da drin. Das fand ich sehr gut. So, Martha, ich übergebe mein Fazit an dich. Nein, ich wollte dann das nur ergänzen, weil du meintest, das Publikum angesprochen hast und darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen und das ist uns doch auch aufgefallen, dass da eigentlich ganz cool viele junge Leute sind und irgendwie auch gut besucht ist, was ich immer ganz angenehm finde, also ein gutes Zeichen finde, würde ich sagen. Aber natürlich ganz klar irgendwie so eine ganz kleine Schicht nur anspricht. Also das finde ich ein bisschen schade, weil gerade zeitgenössische Kunst kann ja total tolle Fragen aufwerfen, inspirieren und auch den Bezug, gerade weil es ja zeitgenössische Kunst ist, hat es ja noch eigentlich viel mehr Bezug zu mir und zu dem, was ich erlebe gerade in meinem Leben. Also so einen Anspruch habe ich an zeitgenössischer Kunst. Und ja, da tue ich mich gerade, also bei dem, was ich zumindest gesehen habe beim Hamburger Bahnhof, da kann ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen, wie es bei den anderen Ausstellungen ist, tue ich mir gerade so ein bisschen schwer, weil ich da eben nicht so viel Bezug zu der Gegenwart, in der ich lebe, hatte. Und ich jetzt eher so ein bisschen Azifazi-mäßig da mit einem großen Vorwissen rangehen musste, finde ich, sehr wenig Anhaltspunkte bekommen habe. Also außer Ernst Jandl, den ich irgendwie durch meine Eltern irgendwie mit Kindergedichten kennengelernt habe. Und Velvet Underground. Also das finde ich, oder Yoko Ono, finde ich eine magere Ausbeute dafür, dass ich eben auf die Kunstmuseen gehe. Nein, irgendwie, ich weiß nicht, es ist... Ich finde hohe Kunst sehr wichtig und ganz toll, sich damit zu beschäftigen. Ich habe selbst Kunstgeschichte studiert, habe mich sehr viel mit zeitgenössischer Kunst auseinandergesetzt und auch mit moderner Kunst, auch kunstgeschichtlich oder kunstwissenschaftlich auseinandergesetzt. Und ich finde das eine gute Sache, sich damit so auseinanderzusetzen. Yeah. Aber ich finde, wenn man eine öffentliche Ausstellung macht, dann habe ich da einen anderen Anspruch. Ich habe den Anspruch, Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit mit der Kunst dort abzuholen und gleichzeitig denen Impulse zu geben, zum Nachdenken, zum Diskutieren, zum was auch immer. Und das hatte ich irgendwie leider nicht so. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Aber wird dann noch direkt anknüpfen. Ja. Eigentlich ganz interessant. Wir haben vorhin über die Renaissance der Schallplatte gesprochen heutzutage. Und wir sind irgendwie alle drei Leute, die total, also einfach Musik sehr gerne haben, die teilweise Schallplatten kaufen und so. Und weil du gerade Gegenwart gesprochen hast, von dieser Gegenwart, wo kommen wir eigentlich her und die Leute finden Schallplatten wieder geil, da holen die einen überhaupt nicht ab, sondern die fangen direkt an, damals hier gelbe Musik. So. Ja, genau. Man kennt es doch. Das wisst ihr doch. Ja. Ganz ja, wichtig war das. Und diesen Bogen, das ist irgendwie, das ist ein sehr großer Sprung. Und sie führen einen aber auch nicht dahin zurück. Man kann am Ende in den Shop gehen und ein paar Platten kaufen. So, das ist irgendwie ganz nett. Schöner, netter Shop übrigens, das können wir auch mal sagen an der Stelle. Und es gab auch so Tische mit Büchern, wo dann so, ach ja, die neue Vinyl, der neue Vinyl-Bildband und so. Ja. Geil aber, war das, der Bildband von den Shop-Bags, Vinyl-Shop-Bags. Mhm. Gab es ein Bildband. Ja. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, aber diesen Bogen macht die Ausstellung da halt irgendwie nicht. Ja. Oder nur bedingt. So. Ja, das ist so mein Fazit. Elitär, aber geil. Ja. Ja. Also zum Beispiel fand ich das Bergheim viel abholender. Also viel, also ne, viel irgendwie, keine Ahnung, vielleicht weil es im Club war, keine, ich weiß es nicht, aber irgendwas fand ich da nicht so gemütlich. Also nicht so, dass ich sage so, cool, ja, das, da kann ich mich jetzt so wohlfühlen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Muggelig ist anders. Dafür sind wir ja da nämlich. Ja, jetzt kommen wir zu den Abkündigungen. Ich verkündige die Abkündigung. Habt ihr irgendwas erlebt? Nee, ne? Wart ihr irgendwo? Ja. Wir können uns diese Rubrik auch mal sparen. Habt ihr irgendwas erlebt? Habt ihr irgendwas gemacht? Wart ihr in irgendeinem Museum in letzter Zeit? War ich in letzter Zeit. Wir haben auch gar nicht so lange her, ne? Nee, das ist ja also im jüdischen Museum. Waren wir. Das war sehr schön. Hört euch die Folge an. Gab es da noch eigentlich irgendwas, was ich wir erzählen wollten? Ich war nochmal im jüdischen Museum. 2 Tage später. Echt? Mhm. Warum? Gucken, ob die Ausstellung auch so ist. So, Talk. Ah. Mhm. Ich dachte, du hast jetzt Habe ich da in einem Licht mit deinem neuen Wegwissen, weil du jetzt weißt, wo es in die Dauerausstellung geht. Ja, genau. Ja, kein Problem, ich weiß. Vorkommt mir. Nee, ich war da beruflich. Es war noch so ein bisschen peinlich, weil in meiner Tasche ist mir dann die ganze Tube Fahrradöl ausgelaufen. Und dann stand ich da irgendwie alles besudelt. Naja, egal. Ja, nee, das war noch mein letztes Erlebnis mit externen Museen oder anderen Museen, ja. Extern. Wäre auch ein schöner Podcast-Titel, externe Museen. Ja, nee, sehr schön. Das bringt uns jetzt aber wirklich dann zum letzten Teil. Wolltest du nicht noch irgendwas sagen, Matthias, zum Thema Museen? Du hast doch, hast du nicht noch irgendwas? Ist in der Eifel nichts passiert? Wollte ich nicht. Nee? Nee. Okay, ja, gut. Museumsbund. Ach, das reichen wir dann nach. Ja. Ja. Und wisst ihr, wo wir das nachreichen? Ja. Auf Mastodon. Genau, oh. Sehr richtig. Wir sind nämlich jetzt auch bei Mastodon. Das hat der Jörg mit seiner eigenen Händearbeit eingerichtet für uns. Das klingt ja irgendwie so komisch wie so eine Creme oder so. Das ist ein Mastodon. Was ist das? Das ist ein Doping-Mittel. Ja, genau. Genau. Das nutzt man eigentlich für Pferde. Das ist ein Urviech-Netzwerk. Genau. Das ist ein, ja, genau. Es ist ein, das Net, das muss man dann Twitter auch mal so freie. Frunzen? Was muss man da? Tröten. Tröten? Tröten. Es wird getrötet. Ah. Ja. Ja. Joko Masto. Masto Ono. Masto Ono. Das künstlerische Stimmt. Netzwerk. Yeah. Genau. So. Da sind wir jetzt. Da findet ihr uns als @museumbug. Richtig, Jörg? Ich guck mal Museum, ja, @museumbug. Und da muss man immer noch die Instanz dazu sagen: @podcast.social. Podcasts.social. Genau. Wir sind aber auch noch ganz alt hergebracht bei Twitter. Da ja, wie lange noch ist die Frage? Mal gucken. Dann, und das ist ganz wichtig, findet ihr uns auf museumbug.net. Da könnt ihr alle Folgen euch anschauen. Da findet ihr Informationen über uns. Da findet ihr vielleicht auch raus, wie ihr uns mal kontaktieren könnt, dass wir bei euch vorbeischauen in eurem Museum. Ja. Und ihr könnt den besten aller Newsletter abonnieren, wo ihr auch mal zwischen unseren Folgen Updates findet. Und ganz wichtig, wenn da euch... Da posten wir dann die neue Frisur von Matthias. Oh ja, das ist natürlich auch noch ein Thema. Oh ja, Matthias, stimmt, das ist der Talk of the Day. Oh, Matthias hat sehr lange Haare bekommen und alle spekulieren jetzt, wie sieht seine wird seine neue Frisur aussehen, weil was er momentan trägt, ist definitiv keine Frisur. Das ist frisurähnlich. So eine Mastodon-Frisur, wie so ein Wollnas. Ja, Fur. Ich poste euch aber auch was bei Twitter, da findet ihr mich auch. Wobei ich denke, ach so, genau. Wenn euch nämlich dieser ganze Quatsch mit Frisuren und sonst was hier Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns unterstützen. Und die einfachste Weise, uns zu unterstützen, ist, indem ihr uns ein paar Sternchen verteilt auf der jeweiligen Podcast-Plattform, wo ihr uns hört, irgendwie bei Apple Music oder bei Spotify oder sonst wo. Oder einfach nette Grüße schreiben, eben auf museumbug.net. Ja. Das ist der einfachste Weg, weil wir machen es einfach hier so, weil wir Spaß dran haben und wir freuen uns, wenn wir die Liebe da draußen noch ein bisschen verteilen können, die Liebe fürs Museum. Wisst ihr ja, wir hatten ja auch nochmal, apropos Musik, ne, wir hatten ja auch mal die Idee, mal eine Folge, vielleicht diese hier, auf Schallplatte zu pressen zu lassen. Das würde sich anbieten, ne? Ja. Das ist, sollten wir vielleicht mal sogar unterstrichen mit Musik von Martha. Ich habe mich gehört, die macht so Ukulele-Zeug. Oh ja. Martha, erzähl mal, was machst du für einen Kram eigentlich? Ja, also ich mache Ukulele. Ich habe einen YouTube-Kanal. Wie heißt der? Martha macht Musik. Das kann ich mir merken. Siehst du, deswegen habe ich es ja auch so genannt. Mit dem Matthias sich das merken kann. Genau. Nee, und es gibt da nämlich auch ein neues Format. Das ist der Ukulele-Plausch. Und der ist auch auf dem YouTube-Kanal und der ist einmal im Monat und da rede ich auch mit Leuten aus der Ukulele-Szene und über Musik und alles Mögliche. Ach nee, das hat da gar nichts mehr zu tun. Mit Mus fängt auch an, aber es geht nicht mit Museum weiter, sondern mit Musik. Ach so, ja, okay. Eigentlich ist mir das mir jetzt erst aufgefallen, dass es so ist. Siehst du, so nah ist das dran. Ja, Leute, hört da mal rein, beziehungsweise schaut euch das mal an. Ja, und es gibt auch jedes Mal was zu gewinnen. Das auch noch. Ey, du bist die neueste Folge Museum Bug. Genau, Schallplatte. Genau. Genau. Hört euch das an, abonniert das. Das ist mindestens so gut wie das hier. Wenn nicht sogar noch besser. Ja. Nee, ist nur anders. Ja. Wenn ihr wollt, dass Marthas nächste Platte in den Regalen ausgestellt wird, dann abonniert das gefällig. Ja, ich habe auch schon ein paar Ideen für ein Cover. Ja. Mhm. Du hast doch schon ein Cover gemacht. Ja, das sind ja alles Singles. Aber von einem Album. Ja, ja. Ja, ein Albumcover ist nochmal was anderes. Ah, da, noch mal sich da würde ich ja auch mal gerne Mäuschen spielen. Ihr könnt ja meinen Newsletter auch noch abonnieren. Ja, ja. Da kommt dann auch das, genau. Alle Infos. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir den ganzen Abend hier neben so einem Bierfass sitzen? Cool. Da kann ich schon mal üben für nächste Woche. Da fahre ich nämlich zum Karneval nach Köln. Da sitze ich nur noch neben Bierfässern. Gut, jetzt müssen wir auch den Podcast beenden. Aus Sicherheitsgründen. Yeah. In diesem Sinne. Kölsch ist kein Bier, Martha. Was? Das ist das Bier? Gut, das war dann die letzte Folge. Wir sehen uns. Genau. Wir hören uns trotzdem beim nächsten Mal. Und zwar mit Martha. Und Jörg. Und Matthias. Tschüss. Tschüss. Bis dann, Leute. Viel Spaß.